Ich würde ihn nach hinten packen. Genau, aber nicht hinter den Fahrersitz, sondern dann, also Ja. daneben. Ich setze mich hinter den Fahrersitz und die anderen beiden sitzen vorne, sodass er halt niemanden ins Steuer greifen kann oder weiß was ich, was man da in Panik alles so für dumme Willst du Ideen nicht bekommt. fahren? Eva fährt. Ach Ich so, fahre doch. okay. Ich Ich kann fahre doch kein auch Auto. fahren. Okay. Ja, ich kann nicht so gut fahren und ich, jetzt auch gerade in dem Moment sowieso nicht. An euch von einer Seitenstraße fährt ein euch bekanntes Auto, rollt heran. Das ist das Auto von dem Herrn Kurenschkin. Rollt heran und wartet etwas in der Distanz mit laufendem Motor ab. Wollt ihr jetzt gleich losfahren und wollt ihr das alte Auto da einfach stehen lassen? Was ist so der Plan? Naja, es ist dein Auto. Ja, also. Luisa, ich weiß nicht, was ist mit deinem Auto? Ich überlege gerade, was das Cleverste wäre. Was ist das für ein Auto, in dem wir sitzen? Ist das ein gutes Auto? Das ist ein Mercedes-Benz, so ein schon Mittelklasse-Auto, ja. Okay, könntest du dich auch mit diesem Auto als Ersatz anfreunden? Ja, aber ich glaube schon, dass das Auto auffällig ist bei Menschen, denen wir nicht mehr wieder begegnen wollen. Ich würde sagen, ich kann ja meinen Wagen auch nicht mehr starten, ne? Das ist so ein bisschen das Du hast Problem. ihn einmal versucht zu starten. Ja. Kann ich ihn irgendwie zur Seite fahren? Versuchen, ihn zur Seite zu fahren? Du könntest den ohne Handbremse an der Seite stellen, irgendwie, ja. So. Ja, das kannst du schon machen. Gut, dann würde ich ihn zumindest irgendwie so zur Seite fahren, dass er nicht mehr so auffällig da in diesem Unfall steht. Ja, das Aber ansonsten. dauert ein bisschen und einige Passanten in einem gehörigen Abstand, die trauen sich, haben ja auch die Schüsse und alles gehört und so, gucken. Aber es kannst ruhig das Auto an die Seite schieben, ja. Das geht. Und dich dann auch wieder reinsetzen, ja. Dann hole ich das vielleicht später mal ab. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal Richtung Kneipe. Und der Hansmann Können meint, wir vielleicht erst ins oder ins Krankenhaus? Ich wollte gerade sagen, wir Krankenhaus. fahren eigentlich jetzt erstmal ins Krankenhaus. Ja, Krankenhaus, Entschuldigung. Okay. Dankeschön. Und der Hansmann meint dann, ja, und wo geht's hin, wenn ich fragen darf? Das geht Sie nichts an. Das können Sie beruhigt abwarten, das sehen Sie dann. Oh, ich hoffe, wir steuern eine Bahn oder sowas. Um das ein Ja, bisschen. ich Ja. weiß ich nicht, wo kenne ich das nächstgelegene Krankenhaus oder also ich frage mich dann einfach durch und Ja, also Krankenhausaufnahme, ihr könnt, als ihr euch zügig von dannen macht, im Schatten etwas weiter weg, im Windschatten folgt euch anscheinend der Kurenschkin, steuert ein Krankenhaus an, könnt euch auch da, kann sich der Paul, ja, wie sagt man, vorstellig werden, kann sagen, kann ja sonst irgendwie was erzählen. Also ich möchte das jetzt nicht groß ausspielen. Du kriegst eine Erstversorgung soweit, du wirst dann noch okay. irgendwie Stellen gefragt die und Frage. es wird halt aufgenommen. Es wird halt aufgenommen, na, du wurdest angeschossen. So, das wurde schon aufgenommen und vermerkt in der Akte und mein, ja, eigentlich sollst du ja dann noch da bleiben zur Beobachtung, nicht, dass irgendwas getroffen wurde, aber willst du dann da Ja, bleiben oder? wissen Sie, ich habe ja eine Ärztin an meiner Seite. Es ging mir nur darum, dass hier das, erstmal versorgt wird, soweit, dass erstmal alles stabil ist. Okay. Ich kann wirklich nicht bleiben, tut mir leid. Nehme ich soweit hin. Wie gesagt, alles wird aufgenommen, es wird vermerkt und es ist komisch und Pistolenkugel entfernt. Du kriegst einen fetten Verband, es wird auch mit so einer Salbe eingerieben, pipapo, es blutet nicht mehr, alles aber irgendwie mit sich in der Region bewegen, ist halt doof. Ist halt, ne, atmen ist auch doof. Größere, viel schleppen ist doof, irgendwie, ne? Tut Ah, ich habe alles ein weh. Zitat, danke schön. Alles ist Atmen doof. ist doof. Entschuldigen Sie, ich frage noch mal im Krankenhaus. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht etwas Morphium? Auch wenn du danach, natürlich, wenn du danach verlangst, kriegst du auch einen ordentlichen Schub Morphium, der die Erstversorgung unterstützt und dich etwas beduselt. Ja, vielen Dank. Ich beäuge das so ein bisschen kritisch. Die geben das einfach raus. Das ist so. Die waren ja wohl lasch einfach. Ich würde gerne eine Anzeige bei der Polizei aufgeben oder bei irgendjemandem, der da vielleicht. Also, wenn da einer rumläuft. Weil, also, sehr dramatisch, dass wir verfolgt wurden von zwei Verrückten, die sich als Nationalsozialisten ausgegeben haben und uns völlig unberechtigt beschossen haben. Und mein armes Fahrzeug steht noch auf dieser Straße. Dann meint eine der Krankenschwestern, dass die das soweit alles in der Akte vermerken können, natürlich. Und ich bin wieder ausgeloggt. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Gehen wir nochmal. Wir machen nochmal zu